Die Weltöffentlichkeit würdigt die Verdienste von Genossen Kim Jong-il um die Songun-Revolution. Die kroatische Zeitung The Times und die Internet-Homepages des Antiimperialistischen Forums Deutschlands und des Regionskomitees Khabarovsk der KP der Russischen Föderation fragten die Beiträge, und darin betonte man, am 25. August 1960 habe Genosse Kim Jong-il in der 105. Seoul-Panzergarde-Division Ryu Gyeong-su der koreanischen Volksarmee die ersten Spuren der Führung der Songun-Revolution hinterlassen, was ein bedeutungsvolles historisches Ereignis gewesen sei. Der Generalsekretär des Nationalen Leitungsrates der Partei der Vielfältigkeit Indonesiens, der Vorsitzende der Sri Lankischen Studentengesellschaft für den Geist des Schaffens aus eigener Kraft und der Sekretär des Regionskomitees Yangon der Partei für die Entwicklung und Solidarität der Union von Myanmar hoben hervor, das Wichtigste von den Verdiensten von Herrn Kim Jong-il sei es, dass er die Songun-Politik als Hauptpolitikstil des Sozialismus formuliert habe. Seine Songun-Revolution sei heute dank des Genossen Kim Jong-un stets siegreich.